I want to talk to you about a race. How many of you have ever run in a marathon? Wer hat schon mal einen Marathon gelaufen? All right. How many have ever run in a race? Wer ist schon mal in einem Rennen mitgelaufen? All right, that's quite a few. Are some of you training now for the marathon that's coming up this year? Gibt es Leute, die jetzt trainieren für den Marathon? Yes or no? Okay. Momentan niemand. Well, I want you to know that life is a race. Ich möchte, dass ihr wisst, dass das Leben wie ein Rennen ist. Now we race a lot of things. We race cars. Und wir können Rennen mit sehr vielen Dingen ausführen. And zum Beispiel Autorennen machen. And boats and aeroplanes. Bootsrennen, Schiffsrennen, Flugzeugrennen. We race on motorcycles and bicycles. Motorradrennen, Fahrradrennen. Anything that moves, we like to use it to race. Also alles, was sich irgendwie bewegt. Also wir lieben das, damit auch ein Rennen zu veranstalten. And since life is a movement, und da das Leben selbst auch eine Bewegung ist, then it is like a race. Also das Leben auch wie ein Rennen. It has a beginning, has an end. Es hat einen Anfang und ein Ende. And all of us want to finish well. Und wir alle wollen ja einfach gut zum Ziel kommen. In fact, some people have tried to use steroids in order to improve their ability to run races. Und es gibt Leute, die haben Steroide genommen, ein spezielles Doping, um ihre Möglichkeiten im Rennen zu verbessern. So I don't know what your secret might be for winning the race. Also ich weiß jetzt nicht, was ihr für Geheimnisse dafür habt, um euer Rennen zu euren Lauf zu gewinnen. But guess what? Aber denkt mal drüber nach. Tomorrow morning the race begins again. Morgen früh beginnt das Rennen wieder. And we race to the U-Bahn. Hingerannt. Das Rennen zur U-Bahn. And we race to the office to work. Das Rennen zum Büro. Or to the school. Das Rennen in die Schule. And then we race to lunch. Dann das Rennen zum Mittagessen. And then we race home in the afternoon. Und dann Lauf nach Hause. And then we race somewhere for the evening. Und wieder ein Rennen. Von and then we race to bed, but slowly. Dann rennen, machen wir das Rennen ins Bett, aber das geht nur ganz langsam. And then we wonder, why can't we sleep and get rest? Und dann fragen wir uns, naja, warum kommen wir alle nicht zur Ruhe und warum können wir nicht schlafen? Because life is like a race. Weil das Leben wie ein Rennen ist, wie ein Lauf. And I want to talk about that tonight. Und ich werde darüber heute Abend sprechen. Because we need something special for this race that we're running. Denn wir brauchen für dieses Rennen etwas ganz Besonderes. Have you heard? I know you've heard this story maybe years ago. I told it this morning. Also vielleicht habt ihr diese Geschichte schon mal gehört. Ich habe sie auch heute früh schon erzählt. And I had a man from Nigeria come to me after the service. Und es gab einen Mann aus Nigeria, der kam zu mir nach dem Gottesdienst. And he said, I hadn't heard that story for 22 years. Und er sagte, ich habe diese Geschichte eigentlich seit 22 Jahren nicht mehr gehört. He said, my teacher told me that story when I was in school. Mein Lehrer hat mir diese Geschichte erzählt, als ich in der Schule war. And we had to write an essay, a paper about it. Und wir müssen darüber einen Aufsatz schreiben in der Schule. And the story is about the rabbit and the turtle in a race. Und die Geschichte, die geht über den Hasen und über die Schildkröte, die ein Rennen veranstalten. Do you know that story? Kennt ihr die Geschichte? Raise your hand if you know it, I won't have to tell it. Also bitte die Hand heben. Okay. Wenn ihr die Hand hebt, dann brauchst du nicht mehr zu erzählen. Well, to make a long story short. Um eine lange Geschichte kurz zu machen. Who won the race? The rabbit who is fast or the turtle who is slow? Wer hat das Rennen gewonnen? Der Hase, der schnell ist, oder die Schildkröte, die eigentlich langsam ist? The turtle won the race. Die Schildkröte hat gewonnen. Now we would think, well, the rabbit could beat a turtle any day. Also wir würden denken, na bitte, der Hase, der kann doch die Schildkröte jederzeit schlagen. But the rabbit would run faster, then he would stop and take a nap. Also der Hase wird immer vorlaufen, dann wird er anhalten, sich umschauen und einfach einschlafen. But the turtle kept on the same pace all the time. Aber die Schildkröte hat immer das gleiche Tempo beibehalten. And life is like a race for the faithful, like the turtle. Und das Leben ist wie ein Rennen für die Treuen. Wie die Schildkröte. You don't have to be fast or beautiful. Du musst nicht schnell sein, auch nicht schön. To win the race. Um das Rennen zu gewinnen. You don't have to have muscles to win the race. Du musst nicht Muskeln haben, um das Rennen zu gewinnen. But you must be faithful to win. Aber du musst treu sein, um zu gewinnen. You must keep on, keep on, keep on, keep on. Einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen und noch einen Schritt. And so tonight I want to show you something on the screen. Heute Abend möchte ich euch etwas hier auf der Leinwand zeigen. We all need grace for the race. Wir alle brauchen Gnade für das Rennen. See, that man has already got his business suit on. He's ready to go to work tomorrow. Er hat schon seinen Anzug an. Der ist schon bereit, morgen zur Arbeit zu gehen. Next slide, we're going to read some scripture together. Und gleich werden wir ein paar Schriftstellen gemeinsam lesen. Okay, you can follow along. I'm going to read it and then Axel will read it in German. Also ihr könnt das da auch auf dem Beamer euch anschauen. Erst im Englischen, dann werden wir es auch im Deutschen lesen. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. The next slide I want to show you. Auf dem nächsten Bild möchte ich euch etwas zeigen. It's going to come in little pieces at a time, and the first thing is. Er wird das gleich sehen, Stück für Stück. The kingdoms. Die Königreiche. And I want you to know that we live in two kingdoms. Ich möchte, dass ihr erkennt, dass wir in zwei Königreichen, in zwei Herrschaftsbereichen leben. The Bible, as we read a moment ago, describes the kingdom that is the rule of this world as the present evil age. Da gibt es die Beschreibung eines Königreiches oder eines Herrschaftsbereiches als das gegenwärtige böse Zeitalter. Or the present evil kingdom, we das could call it that. Böse gegenwärtige Königreich. Okay. Next. Piece of the puzzle, the next one please, and then one more. Okay, you see the dark section represents the present evil age in which we live. Da könnt ihr jetzt einen dunklen Bereich sehen, diesen Streifen. Es repräsentiert das gegenwärtige böse Zeitalter, in dem wir leben. Now you may wonder why the little yellow block on the left side. Und ihr fragt euch vielleicht, warum gibt es da diese kleinen gelben Streifen auf der linken Seite? That represents the eternity where God dwells. Das steht für die Ewigkeit, wo Gott einfach wohnt. Which has no beginning. Und dass er keinen Anfang hat. The present evil age began when Adam and Eve sinned against God. Das gegenwärtige böse Zeitalter hat begonnen, als Adam und Eva gegen Gott sündigten. And that age will have an end one day. Aber auch dieses Zeitalter wird eines Tages ein Ende haben. Let's put the next little piece up there. It shows us that there will be an end of time, or this present evil age will have an end. Da können wir sehen, dass da auch dieser Zeitabschnitt ein Ende haben wird, dieses gegenwärtige Zeitalter, dieses Böse. Now you notice I put question marks there because no one knows when this age is going to end. Und ihr könnt das sehen. Da sind Fragezeichen daher zugesetzt, weil niemand weiß, wann dieses Zeitalter einmal enden wird. Remember last Sunday, Jesus was talking to the disciples and they asked him, when will this, what will be the end of the time and what will be the sign of your coming? Und erinnert euch daran, am letzten Sonntag, wir haben darüber gesprochen aus Matthäus 24, wo die Jünger Jesus fragen, was werden die Enden der Zeiten sein und was werden die Zeichen sein deines Wiederkommens? And Jesus told them that no one knows the day or the hour when he will come again. Und Jesus sagte ihnen, niemand weiß den Tag oder die Stunde, an dem er wiederkommen wird. But he said, be ready for my coming. I'm coming again. Aber er sagte, seid bereit für mein Kommen, denn ich werde wiederkommen. So let's put the next piece up here on the puzzle. Das nächste Stück hier in dem Puzzle. All right. In this darkness, in dieser Finsternis, there comes a light. Da kommt ein Licht hinein. And that light is Jesus Christ. When he was born, he was a light in the darkness. Und dieses Licht ist Jesus Christus. Als er geboren wurde, war er ein Licht in der Finsternis. The Gospel of John chapter 1 tells us that he was the light of the world. Das Johannesevangelium Kapitel 1 sagt uns, dass er das Licht der Welt war. It says in him was life. Das heißt, in ihm war Leben. And that life was the light of men. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. So we're going to talk tonight some more in a moment about Jesus being a light in the darkness. Und so werden wir heute Abend gleich noch ein paar Momente über Jesus als das Licht in der Finsternis sprechen. All right, let's put the next piece in the puzzle. Und weiter in der Präsentation, okay. Das nächste Puzzlestück. This light is shining in the darkness. Und dieses Licht scheint hinein in die Finsternis. Next one shows that at the end of this age there will be, put one more up there, the words will come in, the kingdom of God. Und am Ende dieses Zeitalters wird dann das Reich Gottes eintreten. This is a new age. When Jesus Christ comes again, he establishes a new age. Wenn Jesus wiederkommt, dann errichtet er damit auch ein neues Zeitalter. The present evil age comes to an end. Das gegenwärtige böse Zeitalter, es wird ein Ende finden. And the kingdom of God begins. Und das Königreich Gottes wird beginnen. Show the other piece. It says the church age began at Pentecost and will go until Christ comes again. Hier können wir sehen, das Gemeindezeitalter, es beginnt mit Pfingsten und es geht halt bis zu der Wiederkehr Christi. Okay, notice we put a man over in the dark area. Und ihr könnt sehen, wir haben in diesem dunklen Bereich einen Mann dargestellt und er steht eigentlich für alle Menschen stellvertretend. He is living in the dark. Er lebt in der Finsternis. Let's put another man in the picture now. Jetzt haben wir einen zweiten Mann in dem Bild. Notice this man has come into the light. Jetzt können wir sehen, dieser Mann ist ins Licht getreten. And he has the light of Jesus Christ shining in his life. One more. Und er hat aber auch das Licht Jesu Christi, was in sein Leben hinein leuchtet oder in so seinem Leben leuchtet. He has the light on the inside and he lives in the kingdom of light. Er hat das Licht auch in sich drinnen, er trägt es in sich drinnen und er lebt auch in diesem Reich des Lichtes. But he also lives in this present evil age. Aber gleichzeitig lebt er auch in diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter. You and I live in the same kind of situation. Ihr und auch ich, wir leben in der gewissermaßen gleichen Situation. We live in a dark age. Wir leben in einem finsteren Zeitalter. Darkness means the absence of light. Finsternis bedeutet die Abwesenheit von Licht. Have you ever been in a cave? Wart ihr jemals in einer Höhle? How many have you been in a cave? Let's see. Wer war schon mal in einer Höhle drin? Okay. When I was a child, I went in a cave near my home. Als ich ein Kind war, da ging ich in eine Höhle in der Nähe meiner Heimat. And when we got way into the cave, und als wir dann tief hineingedrungen waren in diese Höhle, they turned out the lights. Die haben das Licht einfach ausgemacht. And the darkness was so dark. Und diese Finsternis, sie war so finster. In fact, it was so dark you could feel the darkness. Und es war tatsächlich so dunkel, dass man diese Dunkelheit und Finsternis regelrecht spüren konnte. I've noticed living here in Vienna that the electricity has gone out, but not since I've lived here in 7 years. Also, solange ich jetzt hier lebe, hat die Elektrizität nicht versagt. So it's never dark here. Also war es eigentlich nie wirklich finster. But there's another kind of darkness here. Aber es gibt eine andere Form von Finsternis hier. And I feel that darkness. Und ich kann die auch spüren. Now I'm not being negative about Vienna. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie negativ sein über Wien. I love Vienna. Ich liebe ja Wien. I lived also in the city of New Orleans. Und ich habe auch in der Stadt New Orleans gelebt. And that's been in the news, you know, with the hurricane. Und auch das war in den Nachrichten mit dem Hurricane. And maybe some of you've been to New Orleans. In fact, waren einige von euch in New Orleans. I'll tell you, visiting there and living there are two different things. New Orleans zu besuchen oder eben dort zu leben sind zwei verschiedene Dinge. And like Vienna, New Orleans has a reputation. Und genauso wie Wien hat auch New Orleans einfach einen Ruf. For music. Einen Ruf and culture. Für Musik und auch für die Kultur. Now the cultures are not the same. Aber die Kulturen sind nicht die gleichen. But I want you to know at night when the sun goes down. Aber ich möchte, dass ihr wisst, abends, wenn die Sonne untergeht, the darkness comes out. Dann kommt die Finsternis heraus. And I'm not talking about the darkness that we can see out the window. Und ich spreche nicht über die Finsternis oder die Dunkelheit, die ich da durch das Fenster hinaus sehen kann. If darkness is the absence of light, wenn die Dunkelheit Abwesenheit von Licht ist, then spiritual and moral darkness is the absence of God. Dann ist geistige und moralische Finsternis einfach die Abwesenheit Gottes. And there are many places in our world today where you cannot sense nor feel the presence of God. Und es gibt viele Orte heutzutage in der Welt, wo du die Gegenwart Gottes nicht sehen oder spüren kannst. I have been in some of those places and I'm very uncomfortable when I'm there. Und ich war an solchen Orten und ich fühle mich sehr, sehr unwohl, wenn ich dort bin. And I've often said to Barb, if we're there together, let's get out of here. Und ich habe oftmals zu Barbara gesagt, wenn wir dann dort waren gemeinsam, gesagt, hey, this hier. Is a God-forsaken place. Das ist irgendwie ein gottverlassener Ort hier. You can just feel it. Du kannst es einfach spüren. And the scripture tells us that in this darkness, und die Schrift sagt uns, dass in dieser Finsternis a light came. Ein Licht hineindrang. And that light he describes in this scripture that we read as the grace of God. Und dieses Licht wird in der Schrift beschrieben als die Gnade Gottes. He says the grace of God has appeared. Da heißt die Gnade Gottes ist erschienen. And that means that in the dark the grace of God has begun to shine like a light. Das bedeutet, dass in dieser Finsternis die Gnade Gottes angefangen hat zu leuchten wie ein Licht. And the grace of God is not just an attitude that God has toward us. Und die Gnade Gottes ist nicht einfach nur irgendwie eine Einstellung, die Gott uns gegenüber erweist. The grace of God is the person Jesus Christ. Die Gnade Gottes ist die Person Jesu Christi selbst. If I were to say to you, love has made an appearing. Wenn ich euch sagen würde, ja, Liebe ist erschienen. Love is not something that can appear unless there is a lover. Liebe kann nicht erscheinen, es sei denn, dass es dort jemanden gibt, der liebt. Grace cannot appear unless there is a giver. Gnade kann auch nicht erscheinen, es sei denn, es gibt jemanden, der die Gnade gibt. So in our darkness, God has given or has sent to us his son, Jesus Christ. In unsere Finsternis hinein hat Gott seinen Sohn, Jesus Christus, gesandt. And that's what it means to become a believer, a Christian, a follower of Jesus. Und das ist das, was es bedeutet, ein Gläubiger zu werden, ein Nachfolger Jesu Christi. It's not only to believe that he came into the darkness. Das bedeutet nicht allein zu glauben, dass er auch in diese Finsternis hineingekommen ist. But it is to receive him into your darkness. Was bedeutet vielmehr, ihn auch persönlich zu empfangen in meine persönliche Finsternis hinein. So that your life can be light. Auf dass dein Leben zum Licht werden kann. And that's what God wants to do in your life. Und dass das, was Gott möchte, für euer Leben. Let's finish this, because Jesus is coming one day, and when he does, that will be the end of this present evil age. All right, let's go to the last. Okay, eines Tages wird das geschehen, dass Jesus wiederkommen wird und er wird einfach dieses gegenwärtige böse Zeitalter abschließen. In our race we have grace for four things. In unserem Rennen haben wir Gnade für vier Dinge. A presence in the darkness. Es ist eine Gegenwart in der Dunkelheit. A power in our weakness. Es ist eine Macht, eine Kraft in unserer Schwäche. A patience in our waiting. Es ist Geduld in unserem Warten. And purity in our devotion. Und es ist Reinheit in unserer Hingabe. Now we've already talked about a presence in the darkness. Wir haben bereits gesprochen über diese Gegenwart in der Finsternis. That's what Jesus is, a presence in our. Das ist Jesus. Er ist diese Gegenwart in unserer Finsternis. In the darkness. But let's talk a moment about power. Aber sprechen für einen Moment über Kraft. In our weakness. Kraft in unserer Schwäche. There's so much weakness in the world. Es gibt so viel Schwäche in unserer Welt. We have the idea that if we can control someone, that means we have power. Also wir haben so die Vorstellung, wenn wir jemanden kontrollieren können, dass wir dann zur Macht gelangt sind. And there's a lot of conflict in the news. Und es gibt viele Konflikte, die man in den Nachrichten hören kann. One group of people trying to control another group of people. Da gibt es eine Bevölkerungsgruppe, die eine andere Bevölkerungsgruppe kontrollieren möchte. Sometimes the news media calls it a war. Manchmal nennen es die Nachrichten einen Krieg. Sometimes they just call it a conflict. Manchmal nennen sie es nur einen Konflikt. Sometimes a disturbance. Manchmal ist es nur irgendwie ein Zwist. But when one group tries to overpower another group, wenn eine Gruppe die Kontrolle erlangen möchte über eine andere Gruppe, I see that not as a sign of strength, dann sehe ich das nicht als ein Zeichen der Stärke, but as a sign of weakness. Das ist wie ein Zeichen der Schwäche. And that's why I say there's a lot of weakness in our world. Und deshalb kann ich einfach sagen, es gibt sehr, sehr viel Schwäche in dieser Welt. That's how weakness operates. Das ist die Art und Weise, wie Schwäche einfach handelt. Strength, Stärke, power, Macht, operates in love and forgiveness. Echte Stärke, sie handelt in Liebe und in Vergebung. Power doesn't reach down to control someone else, it reaches down to help someone up. Echte Macht, sie streckt sich nicht aus, um jemand anders zu kontrollieren, sondern vielmehr versucht sie, ihn wieder aufzuheben. That's why I say Jesus Christ is power for our weakness. Und deshalb habe ich gesagt, Jesus Christus ist Kraft für unsere Schwäche. In verse 12 of Titus 2 it says this grace heißt es von Titus 2. This grace teaches us to say no to ungodliness. Diese Gnade lehrt uns, der Gottlosigkeit zu entsagen. The word there means, the word for teach means to discipline. Das Wort für lehren bedeutet zu züchtigen oder in der Zucht aufzuziehen. When we become a follower of Jesus Christ, he puts us in a program of discipline. Wenn wir Nachfolger Jesu Christi werden, dann kommen wir in ein Programm, wo wir aufgezogen werden in Zucht. Pastor Rob has been talking about this for the last few weeks. Pastor Rob spricht darüber die letzten Wochen. The disciplines of a believer. Er spricht über die Disziplinen eines Gläubigen. If you are a true follower of Jesus Christ, he will, not maybe, he will put you in the school of discipline. Wenn ihr ein Nachfolger Jesu Christi seid, ein Gläubiger, dann wird er euch in diese Schule dieser Zucht aufnehmen. The writer of Hebrews says, if you do not have discipline, you're not one of his children. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, wenn ihr keine Zucht habt, dann seid ihr nicht seine Kinder. Discipline means he trains us to be like himself. Disziplin bedeutet, dass er uns trainiert, dass er mit uns übt, dass wir so sein werden wie er. So that's why he came to our darkness. Deshalb kam er ja hinein in unsere Finsternis. To bring light into our life. Um Licht hineinzubringen in unser Leben. And then to discipline us that we might become more and more like him. Um uns dann zu disziplinieren, damit wir mehr und mehr wie er werden. He says also that we are to say no to ungodliness and to worldly passions. Und er sagt auch, dass wir Nein sagen sollen, weltlichen Begierden und weltlichen Lüsten entsagen sollen. Saying no to worldly passions is not easy. Nein zu sagen gegenüber weltlichen Leidenschaften ist nicht einfach. The worldly passions are the things we like and desire in the flesh. Die weltlichen Leidenschaften sind die Dinge, die wir lieben und nach denen wir verlangen in unserem Fleisch. It's the things that you have difficulty saying no to. Es sind die Dinge, wo wir Schwierigkeiten haben, zu ihnen Nein zu sagen. The worldly passions. Die weltlichen Leidenschaften. I saw on the TV this week some soccer fans, Fußball fans. Also ich habe diese Woche im Fernsehen Fußballfans gesehen. They were fans for Manchester United. Es waren Fans von Manchester United, einem englischen Verein. And they were protesting something. Und irgendwie waren sie da am Demonstrieren. And they had this sign, and this is what it said. Und sie hatten da so einen Banner, und da stand Folgendes drauf. It's not football. Es ist nicht Fußball. It's our life. Es ist unser Leben. And when I saw that, I laughed, but I thought, how true that is. Also im Moment, als das sah, habe ich mir gedacht, for so many people, was doch so wahr, sagen das. Sports or you name it, can be anything. Worldly things have become our life. Für so viele Menschen sind einfach weltliche Dinge einfach zum Leben geworden. And Jesus said, I came to give you life, but I didn't come to give you that kind of life. Aber Jesus kam und hat gesagt, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben, aber nicht solche Art von Leben. Now, I don't want you to misunderstand me. Ich möchte nicht, dass ihr mich jetzt missversteht. There's nothing wrong with football. Da ist nichts verkehrt beim Fußball. There's nothing wrong with a lot of things that we do in life. Und da ist gar nichts verkehrt daran, an den vielen Dingen, die wir im Leben tun. But if that becomes your God, wenn das aber für dich zum Gott wird, if that is the goal of your life, wenn das zum Ziel deines Lebens wird, if that's wird, all you think about, wenn das alles ist, if that's where you put your time and your money, wenn du da einfach nur noch deine Zeit, dein Geld hinein investierst, then Jesus has a word for us. Dann hat Jesus da ein persönliches Wort für uns. He's saying that there are more important things in life than those things. Er wird uns sagen, es wird da wichtige Dinge, es gibt da wichtigere Dinge als diese. So he wants us to show outwardly his life that is within us. Er möchte, dass außen auch für uns sichtbar, also für andere sichtbar wird, das Leben, was in uns drin ist. And how do we do that? Wie machen wir, wie können wir dieses Leben hervorzeigen? We do it in three ways. One, we do it by being under the control of God's Spirit. Wie machen wir das? Eine Möglichkeit ist, dass wir einfach unter der Kontrolle Gottes handeln. Now in our text it was translated self-control. In diesem Text wird es übersetzt mit Selbstkontrolle. But I don't like the idea of self-control. Aber ich mag also diese Vorstellung dieser Selbstkontrolle nicht. Really what it's saying is this: you should have your personal self under the control of God's Spirit. Was es eigentlich bedeutet ist, dass du dein persönliches Selbst unter der Kontrolle, unter die Herrschaft des Geistes stellst. I don't know any of us who can keep ourselves in control. Ich kenne keinen von uns, der irgendwie sein eigenes Ich wirklich unter Kontrolle hätte völlig. I must confess, there's one person I have a lot of problem with. Es gibt eine Person, mit der habe ich wirklich viele Probleme. Me. Das bin ich. And I think you probably have more trouble with yourself than you do anyone else. Und wahrscheinlich ist es so, dass du mehr Probleme mit dir selbst hast als mit jemand irgendeinem. And Jesus said, if you want to be under control, you must be under the control of my Spirit. Und Jesus sagt, wenn du die Dinge unter Kontrolle haben willst, dann musst du unter der Kontrolle, unter der Herrschaft meines Geistes sein. And then he tells us that we are to live upright lives as well. Und er sagte, dass wir auch aufrichtig leben, leben sollen. And that means I should be in good relationship with people. Das bedeutet, dass ich einfach eine gute Beziehung zu anderen Leuten führe. You know, when I came into the world a number of years ago, als ich in die Welt, auf die Welt kam, das ist vor einigen Jahren, I had no enemies. Da hatte ich keine Feinde. Only had friends. Ich hatte nur Freunde. But since then I've created a few enemies. Aber seitdem habe ich mir einige Feinde geschaffen. And God is constantly telling me, you need to make things right with that person or that person or that person. Und Gott sagt mir ständig, du musst die Dinge wieder ins Rechte stellen mit der Person und auch in dieser Situation. Have you ever said anything that you shouldn't say? Hast du jemals Sachen gesagt, die du nicht hättest sagen sollen? And later you said to yourself, und später hast du dir gesagt, I should not have said that. Das hätte ich nicht sagen sollen. I know you don't have that problem, but I do sometimes. Also, ich weiß, ihr habt das Problem ja nicht, aber ich hab's manchmal. And so we should live an upright life with people around us. Also sollten wir also ein aufrichtiges Leben leben mit den Leuten um uns herum. That's not easy to do. Und das ist nicht einfach. But if you're under the control of the Spirit, wenn du aber unter der Herrschaft des Geistes bist, he will tell you, er wird dir sagen, what to do in relation to other people. Und was du tun sollst in der Beziehung zu anderen Leuten. And then it says in this text here, the scripture, that we are to live godly lives. Und dann heißt es, dass wir ein gottgemäßes Leben leben sollen. And that means we're to live like him. Wir sollten so leben wie er. And the only way you can live like God is for God to live his life in you. Und die einzige Möglichkeit, so wie Gott zu leben, ist die, dass du sein Leben in dir leben lässt und das ausleben lässt. Do you know it's impossible for you to live the Christian life? Wisst ihr, dass es unmöglich ist, das christliche Leben zu leben? The only way that it's possible is for Christ to live his life in you. Die einzige Möglichkeit, wie das möglich ist, ist, dass Christus sein Leben in dir auslebt. That's the Christian life. Das ist das christliche Leben. It's not us trying to imitate Jesus. Es sind nicht wir, die wir versuchen, Jesus zu imitieren. It's letting Jesus live his life in us. Es ist einfach, dass wir es erlauben, dass er sein Leben in uns auslebt. And that's what it means to be born again. Das ist das, was es bedeutet, von neuem geboren zu werden. The Spirit of Jesus comes to live in us. Der Geist Jesu Christi, er kommt, um in uns zu leben. The light of the world comes into our darkness. Das Licht der Welt kommt hinein in unsere Finsternis. And he changes us. Und er verwandelt uns. And he changes our relationships. Und er verwandelt auch unsere Beziehungen. And he makes us more and more like himself. Und er macht uns mehr und mehr wie sich selbst. Then the third thing he says, we need this grace is like patience in our waiting. Und der dritte Punkt ist, diese Gnade ist auch Geduld in unserem Warten. Verse 13 says, Vers 13, while we wait for the blessed hope. indem wir auf die glückselige Hoffnung warten. The glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. In this race we call life. In diesem Leben, in diesem Rennen nennen wir das Leben. We need patience. Also in diesem Rennen, was wir Leben nennen, brauchen wir Geduld. How many of you could use a little more patience? Wie viele von euch könnte ein bisschen mehr Geduld gebrauchen? Well, some of you are asleep. You didn't hear that, okay? Einige schlafen, wenn das nicht gehört. We could all use a little more patience. Amen. Wir könnten alle ein bisschen mehr Geduld gebrauchen, nicht wahr? But you know, the Bible says tribulation works patience, brings patience into our life. Aber die Bibel sagt, dass Bedrängnis, das Trübsal, Geduld in unser Leben bringt. So how many of you want tribulation? Wie viele von euch wollen da Trübsal haben? See, that's the problem. Da haben wir das Problem. We want patience, but we want it to come easy. Wir wollen Geduld haben, und das soll auch schön leicht gehen. And there is no easy way to develop patience. Aber es gibt nicht diese leichte Möglichkeit, in der man Geduld entwickeln kann. In order to, for God to develop patience in you, damit Gott Geduld in dir wirken kann, he has to put you in a situation, muss Gott dich einfach in eine Situation stellen, where patience is needed, wo Geduld not tut. And then you will understand that you cannot do it, only he can help you. Und dann wirst du verstehen, dass du das nicht tun kannst, sondern dass nur er dir helfen kann. So we're to be patient while we wait for the Lord to come. Also sind wir geduldig, während wir auf das Kommen des Herrn warten. He says, while we wait for the blessed hope. Während wir warten auf die glückselige Hoffnung. I have hope. Ich habe Hoffnung. Hope for me is not wishful thinking. Hoffnung ist nicht irgendwie so ein Wunschdenken. Hope for me is something like this. Hoffnung ist zum Beispiel das. Barb is a good cook, my wife Barb. Die Barbara ist eine sehr gute Köchin. I have an office in my home. Und ich habe ein Büro zu Hause. We live very near Pastor Rob and Mary. Wir wohnen sehr nah bei Pastor Rob und Mary in der Nähe. Sometimes they eat dinner with us, sometimes we eat dinner with them. Manchmal essen wir bei ihnen Abendessen, manchmal essen sie bei uns Abendessen. And sometimes when Barb is cooking the dinner, manchmal wenn Barbara zu Hause schon kocht fürs Abendessen, I'm up on the next level in my office. Bin ich eine Etage höher in meinem Büro. And I can smell the flavors coming up. Und ich kann das schon riechen, den Duft von dem Abendessen. And so I'm hungry. Und ich werde hungrig. And I go down and I say to her, I'm hungry. How much longer? Und ich komme runter und sag so, ich habe Hunger. Wie lange brauchst du noch? And she says, oh, about another hour. Und sie sagt, naja, das wird noch eine Stunde dauern. An hour. Eine Stunde. She says, here, but you can taste this. Aber schau mal, das kannst du schon and mal so kosten. So she gives me just a little. Sie gibt mir also einen kleinen Vorgeschmack. Just a bite. Nur einen kleinen and Bissen. Oh, it's so good. Ah, das ist so gut. That's what it means to wait with hope. Und das ist das, was es bedeutet, mit Hoffnung zu warten. You see, Jesus has given us already a taste of his glory. Jesus hat uns ja bereits einen Vorgeschmack seiner Herrlichkeit gegeben. His life in us is like a taste of that which is coming. Sein Leben in uns ist ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. It's not the full meal yet. Es ist noch nicht das volle Mahl. But it's enough to give us hope. Aber es ist genug, um uns Hoffnung zu geben. And so I have this hope in me. So trage ich diese Hoffnung in mir. And I know he's coming again. Und ich weiß, dass er wiederkommt. Because I've already tasted his coming into my life. Weil ich ja bereits sein Kommen in mein Leben geschmeckt habe. And so I must wait with patience until he comes. Also muss ich mit Geduld darauf warten, dass er kommt. And you and I, if we learn to wait with patience. Und wenn du und wenn ich es lernen, mit Geduld zu warten, it will change how we live in this present evil age. Dann wird es einfach völlig verwandeln, die Art und Weise, wie wir in diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter leben. Not only do we have hope in his coming, nicht allein, dass wir dann Hoffnung in sein Kommen haben, but we have help in his coming. Sondern wir haben auch Hilfe in seinem Kommen. Not in his future coming, but in his presence in our life. Aber nicht in seinem zukünftigen Kommen, sondern in seiner Gegenwart bereits in unserem Leben. It says in verse 14, he gave himself for us to redeem us. In 14 heißt es, er gab sich selbst uns hin, auf dass er uns loskaufte. But not only has Jesus given himself for us. Aber nicht allein hat sich Jesus für uns hingegeben. He has given himself to us. Er hat sich auch zu uns gegeben. And that is so powerful when we understand that we have Jesus Christ living in us. Und das ist so kräftig, so mächtig, wenn wir verstehen, dass wir Jesus Christus haben, als lebendig in uns. I can be patient if he is with me. Ich kann geduldig sein, wenn er bei mir ist. I know he's coming one day. Ich weiß, eines Tages kommt er. But he's already here. Aber er ist ja bereits hier. One day my eye will see him. Eines Tages werden meine Augen ihn sehen. But now my spirit feels him. Aber jetzt kann mein Geist ihn spüren. I know he's here. Ich weiß, er ist da drin. So in the darkness, no matter how dark it gets, I'm not afraid. Also in der Finsternis, egal wie dunkel es da sein mag, ich habe keine Angst. Because he is with me. Weil er bei mir ist. When our son was just about 3 years of age. Als unser Sohn ungefähr 3 Jahre alt war. And I would tuck him in the bed in the evening. Und ich ihn dann abends ins Bett gesteckt habe. He was afraid of the dark. Da hatte er Angst vor der Dunkelheit. And he would say something like this: Dad, will you stay with me until I go to sleep? Und er bat mich darum: Papi, kannst du bei mir bleiben, bis ich wirklich einschlafe? And it didn't take him long to go to sleep. Und hat nie lange gebraucht, bis er einschlief. As long as he knew his father was there. Und solange er nur wusste, dass sein Vater bei ihm war. He could rest. Dann konnte er Ruhe finden. And I live that way because in this darkness in which we live, I can have rest and peace. Und ich lebe genauso, denn ich weiß, dass in dieser Finsternis, in der wir leben, ich auch Ruhe und Frieden haben kann. Because the Father is near. Weil ja der Vater nah bei mir ist. And the last thing he says, und der letzte Punkt, den er sagt, ist der, is that this grace is purity in our devotion. Und dass diese Gnade auch Reinheit in unserer Anbetung ist. I'm afraid that purity is often misunderstood today. Und ich habe Angst davor, dass Reinheit heutzutage oftmals wieder missverstanden wird. I do know this. Jesus accepts us the way we are. Eins weiß ich. Jesus nimmt uns an, so wie wir sind. When he first meets us, wherever we are, he accepts us just the way he finds us. In dem Moment, wo er uns das erste Mal trifft, egal wo wir sind, er nimmt uns an, so wie wir sind. That's grace. Das ist Gnade. But he doesn't leave us there. Aber er lässt uns nicht einfach dort. I have met Christians who have been on the journey for many years. Ich habe Christen getroffen, die waren schon auf ihrer christlichen Lebensreise für viele Jahre. At least they call themselves Christian. Zumindest haben sie sich Christen genannt. But their lives haven't changed very much. Aber ihre Leben haben sich nicht verändert. They've learned how to act in church. Sie haben gelernt, wie man in der Gemeinde einfach einen vorspielt. But during the week they are no different than they were 20 years ago. Aber während der Woche sind sie einfach nicht anders gewesen als vielleicht vor 20 Jahren. Before they say they met Jesus. Bevor sie da gesagt haben, dass sie Jesus getroffen werden. But when you truly meet him, he'll accept you just as you are, but he will not leave you there. Aber wenn du ihn wirklich getroffen hast, er wird dich so annehmen, wie du bist, aber er wird dich nicht einfach dort lassen. He begins to change your life. Er wird anfangen, dein Leben zu verwandeln. And only he can do that. Und er ist der Einzige, der das tun kann. If I were to tell you what you need to change in your life, wenn ich euch sagen müsste, jetzt was ihr in eurem Leben irgendwie ändern solltet, you'd get mad at me. Dann würdet ihr sauer auf mich werden und wütend. I've learned that as a pastor. Das habe ich bereits gelernt als Pastor. When I was younger, I used to tell people what they ought to do to change their life. Als ich jünger war, da habe ich den Leuten gesagt, was sie da tun sollten, was sie da ändern sollten. And I wondered, why would they get mad at me? Und sie sind wütend auf mich geworden und ich habe mich gewundert, warum werden die wütend auf mich? I don't know, it's just human nature. We don't want someone else telling us what to do, right? Aber ich glaube, das ist irgendwie die menschliche Natur. Wir wollen nicht, dass uns jemand anders einfach sagt, was wir so machen sollen. I can't tell Barb what to do. Also ich habe es nicht verstanden, sorry. Barb, my wife. I do not. I can't. No, well, I do okay. Not. I do not tell her what to do. Ich sage ihr nicht, was sie tun soll. Yeah. Because she would get mad at me. Weil dann wird sie sauer auf mich und wütend. And I don't want her to be mad at me. Und ich möchte nicht, dass sie auf mich wütend ist. But you know what? I've discovered something. Aber ich habe etwas entdeckt. If Jesus tells you what to change, wenn Jesus dir sagt, was ich da ändern soll, I've never got mad at Jesus. Ich habe dann nie irgendwie eine Wut auf Jesus never. Gehabt. Nie. And he can tell you what you need to change with your life in such a way that you will thank him for it. Er kann euch sagen, was sich da in deinem Leben ändern soll, in einer Art und Weise, dass du ihm dafür dankbar bist. There was a man in the USA who was a missionary in the 1700s. Es gab da einen Mann in den Vereinigten Staaten, der war ein Missionar im 17. Jahrhundert. His name was David Brainerd. Sein Name war David Brainerd. He was a missionary to the American Indians. Und er war ein Missionar gesandt zu den amerikanischen Indianern. He was only a missionary for 4 years. Und er war erst Missionar seit 4 Jahren. He actually died as a result of ministering to the American Indians. Und er starb auch infolge seines Dienstes an den amerikanischen Indianern. Now they didn't kill him. Sie haben ihn nicht umgebracht. He died of a natural disease. Er starb an einer natürlichen Krankheit. Many American Indians came to faith in Jesus Christ because of this missionary. Und viele amerikanische Indianer fanden zu einem persönlichen Glauben an Jesus Christus durch diesen Missionar. Now the American Indians had many practices that were not Christian. Und die amerikanischen Indianer, sie hatten viele Praktiken, die also ganz ehrlich gar nicht christlich waren. But David Brainerd said he never told them what they should do. Aber David Brainerd hat gesagt, er hat ihnen eigentlich nie gesagt, was sie da tun sollten. He said, I learned one thing, that if I preach Jesus Christ and him crucified, ich habe eine Sache gelernt, wenn ich Jesus Christus predige und ihn als Gekreuzigten, I held Jesus up as an example for their life, the great lover of their souls. Wenn ich ihn einfach zeige als Beispiel, als den, der ihre Seelen liebt. He said, I never had to say one thing about them changing their behavior. Ich muss nicht ein Wort darüber reden, welches Verhalten sie da irgendwie ändern sollten. It just happened. Es geschah einfach. Because when Jesus comes into your life, he changes your life. Denn wenn Jesus in dein Leben tritt, dann verändert er dein Leben. It says we're to look forward to his coming. Es heißt, wir sollen da am Ausschau halten nach seinem Kommen. Do you know what Jesus calls us, the church, those who belong to him? Wisst ihr, als was uns Jesus nennt, wir, die wir ihm gehören? He calls us his bride. Er nennt uns seine Braut. Could you imagine a bride who, let's say she's going to be married on a Saturday at 10 o'clock in the morning? Könnt ihr euch vorstellen, eine Braut und ihr Hochzeitstermin ist an einem Samstag um 10 Uhr früh. So on a Friday she puts on her wedding dress. Also am Freitagabend legt sie ihr Hochzeitskleid an. And she spends hours getting her face and hair just perfect. Und Stunden verbringt sie damit, also einfach ihr Gesicht schön, das Make-up zu machen, die Haare. Her fingernails are just perfect. Ihre Fingernägel vollkommen. Everything. She is so beautiful. Sie ist vollendet schön. And then this is on a Friday before the wedding day. Und das geschieht dann am Freitagabend vor dem Hochzeitstag. So on Friday evening she goes out into the city. Dann geht sie los in die Stadt. To find her old friends. Um ihre alten Freunde zu treffen. Her old lovers. Ihre alten Liebhaber. And she goes into the bars and to the places like that. Und sie zieht durch die Bars und durch verschiedene Orte. And she spends the whole night out in the city. Und so verbringt sie die ganze Nacht in der Stadt. The next morning about 8 o'clock. Am nächsten Morgen, so gegen 8 Uhr. She wakes up and realizes that she's to be married in 2 hours. Wacht sie auf und erkennt, oh, in 2 Stunden, da werde ich verheiratet werden. So she rushes to the church. So rennt sie zur Gemeinde. Her eyes are bloodshot. Ihre Augen sind blutunterlaufen. Her makeup is gone. Ihr Make-up ist weg. Her nails have been bitten off. Und ihre Nägel, sie hat sie abgebissen. Her dress is torn. Ihr Kleid ist zerrissen. It's dirty. Und es ist dreckig. And she rushes into her awaiting groom. Und dann läuft sie da hinein ihrem Bräutigam entgegen. And she says, "Here I am, my lover." Hier bin ich, mein Liebster. No bride would ever do that. Keine Braut würde das hier tun. Jesus is the groom. Jesus ist der Bräutigam. He is already waiting. Er wartet bereits. And he says, "I want you to be ready." Und er sagt, ich möchte, dass ihr bereit seid, when I come, wenn ich komme. I want you to be pure. Ich möchte, dass ihr rein seid. I want your heart to be clean. Ich möchte, dass euer Herz we sauber can never, ist. We can never be perfect. Wir können nie vollkommen sein. But we can be pure. Aber wir können rein sein. Our hearts can be pure. Unsere Herzen können rein sein. Our love for him can be pure. Unsere Liebe für ihn kann rein sein. And we can look to him every day. Und wir können jeden Tag auf ihn schauen. For his love, because we love him and he loves us. können auf ihn schauen, um seiner Liebe willen, denn er liebt uns und so lieben wir ihn. Do you know if that wife, that bride to be, und wenn jetzt diese Frau, diese zukünftige Braut, had kept looking forward to the next day and the man that she loved, weiterhin einfach sich gefreut hätte und da diesen nächsten Tag erwartet hätte, diesen Tag mit diesem Mann, den sie liebt, she would never do the things she did. Dann hätte sie nie diese Dinge getan, die sie getan hat. You see, our love for him, seht ihr, unsere Liebe für ihn, is based on his love for us, hat ihre Grundlage in seiner Liebe zu uns. And his light has shined in the darkness. Und sein Licht hat hineingeleuchtet in unsere Finsternis. And the darkness can't put it out. Und die Finsternis kann es nicht zum Erlöschen bringen. And that light in me continually looks forward to the time when the light of the world, Jesus Christ, comes in all of his glory. Und dieses Licht in mir, das freut sich schon freudig auf dieses Kommen Jesu Christi, wenn das Licht der Welt dann erscheint. And so the love relationship that I have with him, Jesus Christus, wenn ich dann diese Liebesbeziehung mit ihm habe, helps keep me ready. Diese Liebesbeziehung mit ihm, die hält mich bereit. Helps keep my life pure. Und hilft mir, mein Leben reinzuhalten. I want you to join me in prayer, please. Ich möchte, dass ihr einfach mit mir betet. We're going to have some piano music and then we're just going to pray. And this is your opportunity to talk to the Lord who loves you. Und wir werden jetzt beten. Und es ist eure Gelegenheit, einfach zum Herrn zu sprechen, der euch liebt. Is there anything in your life tonight that needs to be cleaned up? Gibt es vielleicht etwas, was irgendwie gereinigt werden muss, aufgeräumt werden muss? Because the Lord who loves you, weil der Herr, der dich liebt, is waiting at the altar for you. Am Altar auf dich wartet. And he's saying to all of us tonight, und er spricht zu uns allen heute Abend. Be pure, stay rein, and stay pure, und bleibt rein. Till I come, bis ich komme. You live in this present evil age, but don't let the present evil age get in you. Ihr lebt in diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter. Aber lass es nicht in euch eindringen. You be a light in the darkness. Seid vielmehr ein Licht in der Finsternis. Until I come. Bis ich wiederkehre. Let's just take a few moments and you pray in your own way, your own language, your own heart language. Nehmt euch einfach ein paar Momente Zeit, um zu ihm zu beten, so wie ihr es in eurem Herzen einfach spürt und wie es ausdrückt. And in just a moment I'll lead us in a prayer. In einem kleinen Moment werde ich uns alle dann im Gebet führen. Father, thank you for your love. Vater, danke für deine Liebe. The love that you have shown us in your Son Jesus Christ. Diese Liebe, die du uns gezeigt hast in deinem Sohn Jesus Christus. Thank you for the grace that you give for the race of life. Danke für die Gnade, die du für das Rennen des Lebens schenkst. For being a light in our darkness. Dass du ein Licht in unserer Finsternis bist. For giving us power in our weakness. Dass uns Kraft gibst in unserer Schwäche. For giving us patience. Dass uns Geduld gibst. And for helping us to be pure until you come again. Dass uns hilfst, rein zu bleiben, bis du wiederkehrst. May we never forget the price you paid for our salvation. Mögen wir nie vergessen den Preis, den du bezahlt hast für unsere Errettung. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.